Das Institut für die Wiedervereinigung des Vaterlandes veröffentlichte am 8. Oktober ein Weißbuch. Darin wurde hervorgehoben, am 1. Oktober habe der südkoreanische Präsident Park Geun-hye auf der Gedenkfeier zum Tag der Armee die Würde und Staatsordnung der DVRK ganz böse verleumdet und die Kriegshetze getrieben. Ihre vernunftlose Handlung werde von allen Landsleuten hart kritisiert und verurteilt. Weiter wurde im Weißbuch erwähnt, dass die Landesverräterin Park Geun-hye mit den bösen Worten gegen die Landsleute einen schlechten Start als Präsidentin gemacht und in ihrer vergangenen 3,5-jährigen Amtszeit durch die in der Geschichte beispiellosen arroganten Äußerungen die schändlichsten Verbrechen gegen die Nation und die Geschichte begangen hatte.